C. Unser Chef ist ein chronischer Chaot. Jetzt hat er für mich einen Flug nach Brasilien und einen nach Indien buchen lassen. In derselben Woche. Da bleibt doch nicht genug Zeit, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Ich glaube, ich wechsle demnächst in eine andere Branche.